Magic Music Box. Produziert für Radio Arabo. Frisch und vor allen Dingen noch am Leben. John C. Stannard and Blue Horizon, die neue CD Stone Cold Sober, frischt wirklich unmodisch schön voran. Noch am Leben, Ja, wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit ein paar Überlebenden aus der Zeit von damals. Angefangen hat John C. Stannard in den späten 60ern. Und was sagt der Reality-Check? Amnesty International, Smartphones aus Kinderarbeit. Was haben Kinder in kongolesischen Kobaltminen mit unseren Smartphones zu tun? Laut Amnesty schuften dort schon 7-Jährige für die Batterien bekannter Hersteller. Fashion Week. Shopping tötet. Nie mehr unbeschwert Kleidung einkaufen. Parallel zur Fashion Week kommt der Dokumentarfilm The True Cost ins Kino. Er zeigt die Abgründe der globalen Textilindustrie. Kann mir nicht helfen, irgendwie nach allem, was jetzt gerade ist, kommt mir immer mehr in den Kopf, tja, und? Da haben wir uns ja ganz schön dran gewöhnt an all das. Bluesmäßig umtriebig seit den späten 70ern, lebend und mit schöner neuer schräger CD sich zu Wort meldend, Williams Red Sox, natürlich aus Bayern. Die CD heißt Wohi Wohi, tja, wohin? Und den hören wir jetzt auch, Williams Red Sox. Das, was ich tue und was ich möchte. Ich brauch dich, du brauchst mich. Wohin, wohin führt unser Weg? Bleiben wir zusammen, wird's auseinandergehen. Wohin, wohin? Was gescheit, das muss sein. Du brauchst deine Ordnung, du willst deine Ruhe. Wenn da was nicht passt, dann hast du gleich Ruhe. Ich brauch dich, du brauchst mich. Wohin, wohin? Wird's auseinander gehen. Wohin, wohin? Wohin, wohin? Thank you. Chance. Wir brauchen Vertrauen und Sympathie. Du bist du. Du brauchst mich. Wohin führt unser Weg? Bleib mal zusammen, wenn's auseinander geht. Oyster aus den USA fallen auf durch Spezialitäten. Vor kurzem haben sie einen neuen Soundtrack zu Intolerance, dem klassischen Stummfilm von D.W. Griffith, gemacht. Nun sind sie mit neuer CD-LP wieder da. Oyster Cast Net. Wir hörten Lumière. Und das möchte ich auch nochmal erwähnen, dass die meisten Bands, die ich hier spiele, inzwischen fast alle irgendwie auch Vinyl mit rausbringen. Vinyl als das wieder Besondere in einer Zeit, da alles in bedeutungslosen Zillionen MP3s ertrinkt. Also Boyster. Da habe ich dann auch letztens etwas ganz Scheußliches gesehen. Bob Dylan, der machte Werbung. War es für Microsoft, war es für IBM, ich weiß es nicht. Da saß dann Bob Dylan und machte Werbung. Und irgendwie wollte der doch auch mal alles ganz anders machen, aber er hat es dann ja wohl auch selber gesagt, the times they are changing. Es war fürchterlich, Bob Dylan zu sehen, der sowieso eigentlich nur damals alte Folk-Heroen bestohlen hat, um dann ein bisschen eigenen Text drauf zu drücken, den er jetzt selber wieder verraten hat. Einen, den er eigentlich 1:1 fast kopiert hat, John Hurt, hier eine Aufnahme von 1928. Das klingt doch schon verdammt nach dem, der jetzt Werbung macht. John Hurt, 1928. Frankie was a good girl, every boy knows. He paid $100 for out one suit of clothes. He's a man, and he done it wrong. Frankie went down to the corner saloon, didn't go to be gone long. She peeped through the keyhole of the door, spied out within Alice's arms. He's my man, and he done me wrong. Frankie called Albert. Albert says, I don't care. If you don't come to the woman you love, gonna haul you out of here. You's my man, and you done me wrong. Frankie shot Albert, and she shot him 3 or 4 times. Let's throw back, I'd smoke him a gun, let him steal his Albert dime. He's my man, and he done me wrong. Frankie the judge walked out on the stand, walked out side to side. The judge says to Frankie, you're gonna be justified. Killing a man, and he done you wrong. Dark was the night, cold was on the ground. The last word I heard Frankie say, done laid old Albert down. He's my man, and he done me wrong. I ain't gonna tell no story, I ain't gonna tell no lies. Well, I was passed about an hour ago, a girl you call Alice Pride. He's your man, and he done you wrong. Charming fairy, brightly beam. Night and day I'm dreaming of you. Someday my sweet dreams perhaps will come true. Someday my sweet dreams perhaps will come true. She is coy and captivating, Venus-like in grace and pose, with an air more fascinating than the fragrance of the rose. Like the stars, her eyes are shining neath a wealth of golden hair, and my heart is ever pining for my dreamland girl so fair. Charming fairy queen of my dreams, there before me your face brightly beams. Night and day I'm dreaming of you. Someday my sweet dreams perhaps will come true. Someday my sweet dreams perhaps will come true. Bucky Hawker mit einem Track von Joe Hill. Joe Hill, der zur Zeit von John Hurt unterwegs war. John Hurt war schwarz, Joe Hill war weiß. Joe Hill sang und sprach über soziale Missstände und am Ende brachte ihm das den Tod, den frühzeitigen. Und Bucky Hawker erinnert nun mit einer ganzen CD an Joe Hill, an die Songs, an sein Leben. Das Booklet ist auch eine sehr feine Angelegenheit. Joe Hill, der sonst auch in Songs eingegangen ist von zum Beispiel Joan Baez, ist so im Prinzip weiterhin am Leben. Und was sagt unser Sozialkontext heute? Oxfam-Studie. 62 Superreiche besitzen so viel wie die ärmsten 3,6 Milliarden. Die Kluft zwischen Arm und Reich war noch nie so groß wie heute. Zu diesem Ergebnis kommen eine neue Oxfam-Studie und die OECD. Soziale Ungleichheit. Vermögen in Deutschland sind immer ungleicher verteilt. In Deutschland wächst die Kluft zwischen Arm und Reich. Laut einem Medienbericht verfügen 10% der Haushalte über mehr als die Hälfte des Vermögens im Land. Tja, so sieht's aus. Lebt auch noch Tadashi Aoi. Heute mit der Band Galakuta im japanischen Untergrund ziemlichen Krach machend, fing er in den mittleren bis späten 80ern an mit charmanter Home-Recording-Musik. Hier mal ein Track von seiner ersten CD, damals 1994, eine Besonderheit im Home-Recording-Bereich, eine CD rauszubringen. Tadashi Aoi, charmant. I'm a sinner, I must confess. Telling housewives in distress. Omo Persu washes whiter than white. Omo Persu washes whiter than white. I am a crook, I am a crook. Bob Rich telling lies. Omo Persu washes whiter than white. Omo Persu washes whiter than white. I repent, I now repent. I've seen the truth, I've seen the truth. Dirty rivers, please forgive me. Dirty lakes, please forgive me. Smelly brooks, please forgive me. Forgive me, forgive me now. Dirty rivers, please forgive me. Dirty lakes, please forgive me. Smelly brooks, please forgive me. Forgive me, forgive me now. I am a sinner, I must confess. Telling housewives in distress. Omo Persu, Persu, Omo, Omo Persu. Washes whiter than white. I am a crook, I am a crook. God rich, telling lies. Omo Persu, Omo Persu. Washes whiter than white. Omo Persu. Washes whiter than white. Omo Persu. Washes whiter than white. I'm a sinner, I must confess. Telling housewives in distress. Omo Persu washes whiter than white. Omo Persu, Persu. Omo Persu washes whiter than white. Omo Persu, Persu. Omo washes whiter than white. Omo Persu, Persu. Omo Persu, Persu. Omo washes whiter than white. Omo Persu washes whiter than white. Omo Persu washes whiter than white. Ein weiterer Überlebender, Alvaro, fing mit Joe Strummer, Klammer auf, lebt nicht mehr, Klammer zu, bei den 100 Oneers an. Im Punk London der 70er Jahre ging dann nach Konstanz und tja, langsam legendär wurde Alvaro. Die nächste LP, die rauskommt, die soll so sonnengolden sein, kein Cover haben und eben Alvaro. Reduktion bis zum geht nicht mehr. Wir haben gehört I'm a Sinner von einer Vorab CD, die ich da bekommen habe. Überlebend Alvaro. Übrigens inzwischen paar 70 der Herr. Noch ein Überlebender, legendärer Peter Thomas. Der hat all die Edgar Wallace Soundtracks gemacht und den Perry Roden Soundtrack, den so gut wie keiner kennt. Raumpatrouille Orion hat er auch gemacht. Dazu fällt mir ein, was mir völlig unverständlich ist. Da gibt es immer noch die neu herausgebrachte Vinyl-Edition mit Originalunterschrift. Es gibt noch Exemplare. Wer da mal nachchecken möchte, lordlitter.de. Lordlitter.de. Die Playlists bringen all die Links. Wir hören jetzt aber mal von einer sehr schönen Compilation-CD Majolica Lounge. Eine neue Mischung von eben einer jener Raumpatrouille Orion Tracks. Pizzicato in Heaven. Peter Thomas, Sound Orchester. The bomb.

was Neues aus England, Stone Premonitions, das Ur-Indie-Label mit der Debüt-CD von Glodblug. Die CD heißt Globül, so spreche ich zumindest aus, und hat 7 schöne Instrumentals zum wundervollen Wegfliegen. So, bevor ich jetzt zum nächsten Track komme, sage ich einfach mal an, dass ich weitere von diesen unerträglich morbiden Nachrichten, da habe ich keinen Bock drauf heute, ist scheußlich. Die Realität ist heute scheußlich. Leute, tut was dagegen. So, Schluss damit für heute. Zurück zur Musik. Steve Kusaba arbeitet weiter an seiner 48-Stunden-Rockoper. Doch. Wir sind in der Stunde 14 oder 15, auf alle Fälle habe ich 14 CDs inzwischen. Der neue Teil ist Semantic Inui. Und hier mal sowas richtig Easy-Listening-mäßiges. Read the book. Steve Kusaba. So close, we hope it lasts long. How many really knows what can make us all strong? Crescent light red circles, they burn softly, drifting spirals. There is a moment when you can let go the worries and the constant fears of life. They dissolve into rust when we work is unglaubliche Geschwindigkeit der heutigen Zeit macht ein konkreteres Genießen eigentlich völlig unmöglich. Ist mir aufgefallen an der neuen CD von Wilson, die ich ja schon einen Monat habe, die aber jetzt erst live vorgestellt wurde in England. Mit dabei übrigens Robbie McIntosh von den Ur-Pretenders, falls sich da noch jemand erinnert. Deswegen nochmal ein Stück von der neuen Wilson, Harmonie bis zum Abwinken aus England. Die CD heißt Old School New Rules und empfehle ich hiermit eindringlich. Seit 2004 mit eigener kleiner Company, total untergründig unterwegs, wunderbar harmonische Musik machen, Christa Dietor ist auch immer gern mal in Europa und die neue CD Barely ist super pur. Davon jetzt From the Pedestal, Christa Dietor. You're floating candles down a river like the number of the stars, commemorating scars. In due consideration, seems I may have gone too far, may have gone too far. In the backseat of that car, hit like a blow when I landed on the ground. But I was always here, somebody put me there. And though the view was nice, floating all around were reminders of the ways I let you down. Giant who would offer no way out, offer no way out. And I lost myself to worry and the imminence of doubt, the imminence of doubt, the pestilence of doubt. It hit like a blow when paradise awakening, paradise. So I try to collect them. It feels like a blow when I crash into the ground. But I was always here, somebody put me there. And though the view was nice, swirling all whispers of the ways I lay you down. Now I'm dancing on the ground, 'cause I was always here, somebody put me there. And though the view was nice, flying all around were the stories of the ways, the sad and mournful ways. I saw the ashes as they floated to the ground, the ashes of the ways I let you down, I let you down. Thank you. dopo metà. Dann haben wir es geschafft. Ich sieg schon das Kreuz. Dies gibt noch mal Kraft über die Wolken. Ist euch so klar, die Welt ist da unten und wir sind da. Gipfel halb die Zeit bleibt stehen. Gipfel halb majestätisch. Ah. Und die Zeit bleibt stehen. Es läuft so gut eine und mir heben ab in die Hand. Es gibt nichts über der Feine, ich bin mit dem Fan. Auf einmal spielt da eine Musik und fische Engel stoßen mit uns so, weil der Wirt von der Drum ist ein guter Mut. Kommt immer wieder gut, so ein Groove. Frei war das von El Sunrise, von der aktuellen CD Drund vom Bohrischen Meer. Eigene kleine Company, eigenes kleines Studio, große Musik von El Sunrise aus Bayern. Wie angekündigt, der dritte Teil vom subversiven Kasperltheater Dr. Döblingers geschmackvolles Kasperltheater. Kasperl und die Tasse des Bösen, die aktuelle bayerische Kasperl-Komödie. Wie die ganze Geschichte ausgeht, das werden wir hier natürlich nicht verraten. Zum Schluss aber, das sei gesagt, gibt es noch den Wille des Volkes, die Wut- oder Gutbürger. Und dann habe ich auch nochmal rangehängt meinen Lieblingssong, den Kasperl und Sepperl-Song, in dem Kasperl Sepperl erklärt, auf wen man denn nun schießen darf. Das Ganze ist wirklich wahnsinnig charmant, subversiv, geht mit euren Kindern hin. Ich kann es nur empfehlen. Tschö, baba, Isolita. Nächstes Mal mehr subversive Untergrundkultur. Und hier kommt er, der Kasperl. Hurra! Hurra! Hurra! Und zur Feier des Tages darf der Seppel jetzt seinen ersten großen Zwistelschuss vollstrecken. Endlich! Hiermit überreiche ich dir schon wieder ziemlich feierlich meine Steinschleuder. Da lege ich das Uhackerl ein, spann den Gummi an und dann... Aber Kasperl, ich habe immer noch kein Ziel. Kein Problem. Komm, Seppel, jetzt gehen wir direkt vor den Bus. Schau mal hinauf, was hängt denn da? So ein Dings. Ja. Mein bärig geschmeidiger Außenlautsprecher, gell? In Bayern sagt man Box dazu. Das war doch einmal ein würdiges Ziel, oder? Ja. Seppel, schieße mit der Zwille, sorge in der Stadt für Stille, denn das ist des Volkes Wille. Gut, anspannen, ziehen und batz.